Potsdam, den 15. Juli 1746. Ein Prophet, habe ich mir sagen lassen, gilt nichts in seinem Vaterland. Das ist der Grund, warum die Katholiken sich wohl hüten, einen Heiligen zu kanonisieren, bevor die Gefährten seiner Ausschweifungen, seine Mätressen, Pagen, Ärzte und Klosterbrüder tot und begraben sind. Friedrich der Große an August Wilhelm von Preußen.